Our allegiance belongs to our bridegroom alone. Unsere ganze Aufmerksamkeit gehört allein unserem Bräutigam. Paul understood that. Paulus hat das verstanden. You, we together are his bride. Du und wir zusammen sind seine Braut. So look, people. Schaut mal, Leute. Now we're talking about the sixth thing, the sixth metaphor that the Bible uses for the church. Jetzt reden wir über die sechste Sache, die sechste Metapher, die die Bibel für die Gemeinde verwendet. Here it says in Colossians chapter 1 verse 18. Hier in Kolosser 1, 18 ist Folgendes gesagt. And he is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything he might be preeminent. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Interessanterweise sagt die Bibel, dass er das Haupt des Leibes ist, also der Gemeinde. You know, we say that so lightly. Oh, the church is the body of Christ. Wir sagen das so leichtfertig. Oh, die Gemeinde ist der Leib Christi. The word in the Greek, it means soma. Das Wort im Griechischen heißt soma. Look, I took this out directly from the Greek dictionary. Schau mal, ich habe das direkt im griechischen Wörterbuch entnommen. It means a unified group of people. Das bedeutet eine vereinte Gruppe von Menschen. The Christian community or church. Eine christliche Gemeinschaft oder Gemeinde. So we are a body, that means we are a unified group of people, not a divided group of people. Wir sind also ein Leib, das heißt, wir sind eine vereinte und keine geteilte Gruppe von Menschen. Study carefully in 1 Corinthians 12, and we're not going to go into that. Wenn du dich mit 1. Korinther 12 beschäftigst, wir gehen hier nicht näher darauf ein. There the Bible gives you such a beautiful picture of how the body is supposed to function. Gibt die Bibel ein sehr anschauliches Bild davon, wie der Leib funktionieren soll. How one member has to take care of the other. Wie ein Glied sich um das andere kümmern muss. How the weak member have to get special honor. Wie das schwache Glied eine besondere Ehre bekommen soll. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? Paul says the weak members have to get special honors and we give the strong big leader special honor. Paulus sagt, dass die Schwachen besonders geehrt werden müssen und wir geben starken Leitern eine besondere Ehre. Denk darüber nach. Weißt du, das störte mich schon immer. Laut Apostel Petrus sollen wir alle Menschen ehren. Und nach Paulus und dem, worum es im Leib geht, müssen die Schwachen besonders geehrt werden. Functioning body, ein gesund funktionierender Körper will always gather around the weak member and cause it to be healed. Wird sich immer um das schwache Glied herum versammeln und seine Heilung herbeiführen. Denkt man darüber nach. If I put a hammer into the nail, wenn ich einen Nagel mit einem Hammer einschlage, so this is my body. Das ist also mein Körper. So one hand, two fingers take a nail. Zwei Finger nehmen einen Nagel. Fixar o prego. The other hand takes the hammer. Die andere Hand nimmt den Hammer and we hit. Und schlägt. And then this right hand slips. Und dann rutscht diese rechte Hand aus. Misses the nail. Verfehlt den Nagel and hits the other finger, the thumb. Und trifft den anderen Finger, den Daumen. What is the automatic reaction of my body? Was ist die automatische Reaktion meines Körpers? This hand drops the hammer. Diese Hand lässt den Hammer fallen and this hand takes the thumb probably into my mouth. Und diese Hand steckt wahrscheinlich den Daumen in meinen Mund. Or the other one protects it. Oder die andere Hand schützt ihn. Think about it. Denk darüber nach. What does big part of the body of Christ do? Was macht der Großteil des Leibes Christi? Everything focuses on this hand and yells at this hand. Alles konzentriert sich auf diese eine Hand und schreit diese Hand an. Du dumme Hand! Why didn't you take care? Warum hast du nicht aufgepasst? Du hast den anderen Finger verletzt. You see how absurd that is? Siehst du, wie absurd das ist? Whenever a member is hurt, the whole body works together to heal and restore that member. Wann immer ein Mitglied verletzt wird, arbeitet der ganze Körper zusammen, um dieses Glied zu heilen und wiederherzustellen. Gott hat unseren Körper so geschaffen, dass das Immunsystem den Körper heilen kann. In other words, the body heals itself. Mit anderen Worten, der Körper heilt sich selbst. A healthy church will always work towards healing, never towards amputation. Eine gesunde Gemeinde wird immer auf Heilung hinarbeiten, niemals auf Amputation. Denk darüber nach. Amputation, Trennung ist die letzte Möglichkeit. Niemals ein Verlangen. Sie ist absolut die letzte Option. Wenn also eine Gemeinde so funktioniert, wie Gott sie haben will, also ein wirklicher Leib, ist das Ziel des Leibes immer zu heilen, wiederherzustellen, gesund zu machen. Schau dir also Kolosser 2,18 an. Let no one disqualify you, insisting on asceticism and worship of angels. Lasst nicht zu, dass euch jemand um den Kaufpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt. In detail about visions, puffed up without any reason by his sensuous mind. Und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung. Not holding fast to the head. Und nicht festhält an dem Haupt. From whom the whole body, nourished and knit together through its joints and ligaments, grows with the growth that is from God. Von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten wird, heranwächst in dem von Gott gewirkten Wachstum. Look at this beautiful, beautiful picture here of the church. Schau dir dieses wunderschöne Bild der Gemeinde an. So Paul is warning the people that some people have become arrogant, they're boasting their visions and prophetic experiences. Paulus warnt die Menschen also davor, dass einige arrogant geworden sind und sich mit Visionen und prophetischen Erfahrungen brüsten. Then he says they're not holding on to the head. Dann sagt er, sie halten sich nicht an das Haupt. See, in the moment the body is disconnected from the head, it is lifeless. Sobald der Leib vom Haupt getrennt ist, ist er leblos. Ele fica sem vida. Think about this. Denk darüber nach. So if any leader of anybody, wenn also ein Leiter von irgendjemandem es sich nicht zum obersten Ziel macht, dafür zu sorgen, dass die Glieder mit dem Haupt verbunden sind, ist er meiner Meinung nach verantwortlich für den Tod der Glieder. Denn er muss alles tun, was die Glieder antreibt. Hör zu, verbinde dich mit dem Haupt, verbinde dich mit dem Haupt. You know what's interesting? Weißt du, was interessant ist? Schau mal, da steht, und nicht am Haupt festhält, von dem der ganze Leib unterstützt und zusammengehalten heranwächst. The whole body, the church, is not nourished through the pastors, neither through the teachers nor through the prophets. Der ganze Leib, die Gemeinde, wird nicht durch die Pastoren, die Lehrer und die Propheten genährt. Ist das nicht interessant? Also Reinhard, warum verbringst du so viel Zeit damit, die Bibel zu lernen, wenn du nicht derjenige bist, der die Gemeinde nährt? Hast du das nicht gemerkt? Ich schubse dich immer zu Jesus, schubse dich zu Jesus. Ich tue alles, um den Leib zu motivieren, sich mit dem Haupt zu verbinden und dafür zu sorgen, dass das Haupt den Leib führt. Diversity. Vielfalt. Think about this. Denk mal darüber nach. Es heißt nicht, wir haben verschiedene Positionen in der Gemeinde. Es heißt, wir haben verschiedene Funktionen. My wonderful friends. Meine wunderbaren Freunde, if you have enjoyed everything that you've learned from us, wenn dir gefällt, was du von uns gelernt hast, und du dich fragst, ob dies das Einzige ist, was wir haben, oder ob es noch weitere Informationen gibt, a whole bunch of wonderful resources. Wir haben eine ganze Reihe wunderbarer Ressourcen. We have different courses. Wir bieten verschiedene Kurse an. We have a mentoring group. Wir haben eine Mentoring-Gruppe. We have an amazing School of the Prophetic and Supernatural. Wir haben eine erstaunliche Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. We have a great association that builds orphanages here in Brazil. Wir haben einen großartigen Verein, der hier in Brasilien Waisenhäuser baut. We have wonderful books that are life-changing. Wir haben wunderbare Bücher, die Leben verändern. So if you would like to know everything else that we do to serve Jesus and serve people, wenn du wissen möchtest, was wir alles tun, um Jesus und den Menschen zu dienen, click on the link on the screen. Klicke auf den angezeigten Link. And you will be directed to the place where we have all the other wonderful resources. Und du wirst zur Seite weitergeleitet, auf der du all die anderen wunderbaren Informationsquellen findest. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen.